Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 361 Eis am Amazonas. Themen heute: Amazon arbeitet angeblich an einem neuen Smartphone. Unfassbar. Und ich hab's geahnt, HomePod im Anmarsch. Dann gibt's wieder jede Menge News. Oh, was heißt jede Menge? Eigentlich gar nicht so viel. Was ist denn eigentlich die Woche los gewesen? Ach ja, stimmt, da war ja was. Aber das habe ich wieder vergessen. Deswegen konzentrieren wir uns auf das wirklich Wichtige. Die Community war diesmal sehr aktiv, da war einiges zu besprechen. Und es war keine Drohung, nein. Und natürlich die App der Woche, etwas, was ich total seit Jahren eigentlich irgendwie als App der Woche übersehen habe, obwohl das schon lange bei mir auf dem Plan war. Unfassbar ist das, ja, nicht zu fassen. Also, gucken wir mal, was wir heute zeitlich aus den Themen rausholen können. Jede Menge, denke ich. Ja, weil es Themen sind, die eigentlich relativ schnell behandelt wären, ja. Ja, wenn man nicht noch ein bisschen so seinen Senf dazu geben würde. Ja. Amazon arbeitet eben jetzt an einem Smartphone mit dem Codenamen Ice. Ja, und nachdem ja diese Fire Phones da hoffnungslos untergegangen sind, die waren, also wenn irgendwie ein Phone ein Flop war, dann war es das Fire Phone. Und das war überraschend für die Analysten, die zuerst gedacht haben, das schlägt ein, ja, aber es hat sich dann rauskristallisiert, dass eben die Tablets das Wichtige waren bei Amazon und eben nicht die Smartphones, ganz klar, weil eben zum Konsumieren von den Inhalten großer Bildschirm, wie ich immer sag, ja, unabdingbar ist. Und mit diesem 4, noch was Zoll Smartphone hat man eben nichts mehr reißen können. Ja. Das neue Gerät steht erstmal noch gar nicht fest, ob das überhaupt jemals in einem anderen Markt außer in Indien zu erwerben ist. Denn dort ist es erstmal, wird es also erstmal erscheinen bis Ende des Jahres und soll für unter $100 dort zu bekommen sein. Mit ja, den vermuteten technischen Daten mit einem 5,2 bzw. 5,5 Zoll Display oder irgendwo zwischendrin, das ist noch nicht fest. Snapdragon 435, da merkt ihr, dass es also schon am unteren Ende angesiedelt ist, das Gerät. Dennoch 2 GB RAM, 16 GB Storage, 13 Megapixel Kamera und Android 7.1.1 Nougat sowie ein Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Das Bemerkenswerte daran ist allerdings, und das finde ich absolut bemerkenswert, dass Google Play Store drauf ist und nicht wie damals bei den Fire Phones einfach nur der Amazon App Store. Muss ich jetzt Amazon da auch geschlagen geben? Und weiß Amazon, dass sie an so ein Fire Phone selbst zum Gerät, das nur mit dem App Store von Amazon läuft, dass das selbst in Indien sich nicht groß durchsetzen würde. Ja, also ich gehe mal davon aus. Auch der Google Assistant soll drauf sein, statt dem Alexa. Das deutet auch darauf hin, dass möglicherweise Android One, also dieses Programm dieses Projekt für Low-End-Smartphones eben in solchen Schwellenländern, ja, da mit eine Rolle gespielt hat und dass das dann eben da zum Tragen kommt. Ja, das ist äußerst bemerkenswert. Google Assistant drauf und Google Play Store drauf, das ist schon was. Ja, gut, man weiß natürlich jetzt noch nicht genau, wie viel davon dann tatsächlich auch umgesetzt werden, wie viel davon nur bloße Gerüchte sind, von der Ausstattung her. Als recht zuverlässig gilt es allerdings, dass der Play Store zumindest mal drauf sein wird, was ein riesen Umschwung ist. Man hat von den Firephones insgesamt, ja, weltweit nur 35 Stück verkauft. Das ist natürlich nicht gerade okay. Ja. Aber mit diesem iPhone, da könnte Amazon schon wieder einen Nerv treffen. Ein Gerät von einem namhaften, naja, sage ich mal, Anbieter zumindest, Hersteller ist es ja dann in dem Fall nicht, aber Anbieter, Amazon, überall bekannt, auch in Indien, dann ein Smartphone mit Google Play Zugang für unter 100 Euro, ja, das heißt schon was. Und da müssen sich dann eben auch die anderen wieder anstrengen in Indien auf dem Markt, dass da was passiert. Wie gesagt, es darf noch angezweifelt werden, dass es bei uns rauskommt. Ich frage mich immer wieder, wenn es sowas ist, warum denn? Warum denn? Warum bieten die das Teil in Indien für unter 100 Dollar an? Ja, und es gibt sehr viele Android One-Geräte in Indien, die auch so knapp nur über diesem Preisbereich liegen. Warum gibt es nicht bei uns? Bei uns gibt es doch auch genug Menschen, die jetzt nicht unbedingt so viel Kohle ausgeben wollen, ja, aber trotzdem ein einigermaßen vernünftiges Smartphone haben wollen, ja. Das garantiert ja irgendwo dieses Android One Programm. Bei uns wird's hier mit Flaggschiff-Telefon wird da nur so um sich geworfen, ja, da kriegt man die Dollarnoten nur so um die Ohren geklatscht, ja, hier ist 700 Dollar und dort 800, dort 1000, ja, noch nicht mal Dollar, Euro, ja, und man denkt hier gerade, niemand wäre interessiert an einem 100-Euro-Smartphone, doch, verdammt. Da sind Leute daran interessiert. Was bei uns allerdings für 100 Euro verkauft wird, ist der letzte Rotz, während in Indien sogar funktionierende, nutzbare Geräte angeboten werden für 100 Euro. Das ist einfach schade, finde ich. Und ja, da macht sich schon wieder der Neid breit. Ja, sogar auf die indischen Telefone kann man neidisch sein. Ja. Man will ja immer das haben, was man kriegen kann. Aber nein, wirklich, ich finde es wirklich schlecht. Und ich hoffe, dass das zu diesem Preis auch rauskommt in anderen Ländern dann von Amazon. Da könnten die ein ganzes Stück reißen, finde ich. Denn auch hier würde der Name Amazon erstmal, weil er bekannt ist, für was stehen. Und dann ein günstiges Smartphone. Das sieht man, wie gesagt, auch bei den Tablets. Da funktioniert dieses auch. Die Tablets kriegt man hinterhergeworfen. Das kostet fast nichts mehr im Vergleich zu dem, was sie leisten. Ja. Und da ist es schon nicht schlecht. Und so könnte das auch mit dem Smartphone passieren, wenn dann auch der Play Store drauf ist. Ja? Warum denn nicht? Also ich denke, das wird ein großes Thema noch werden. Bis Ende des Jahres, falls es eben auch rauskommt. Ja? Für andere Länder und nicht eben nur für Indien, weil wenn es in Indien nur rauskommt, dann werden wir davon nichts mehr groß hören. Ja, da ist noch eine Pressemitteilung am Rande, das war's. Zu Recht, weil es ja dann auch uninteressant ist. Und naja. Ja, noch was anderes diese Woche, und zwar, ich habe schon in der Rios Wochensicht so ein bisschen allgemein drüber gesprochen. Apple bringt tatsächlich einen sogenannten HomePod raus. Ja. Und ja, ich habe es noch gesagt. Ja. Vorletzte Sendung habe ich es, glaube ich, noch gesagt. Es wird nicht ewig dauern, bis Apple mit einem Gerät als Konkurrenz zu Google Home und dem Amazon Echo rauskommt. Und was passiert? Genau das. HomePod, die Konkurrenz wird kommen. Ja. Und auch genau das, was ich auch gesagt habe, dass Apple sich vermutlich auf einen Kernbereich konzentrieren wird, haben sie auch gemacht. Und zwar auf den Musikbereich. Sie vermarkten das Teil hauptsächlich als Musiklautsprecher. und sagen offiziell, es wäre gegen Sonos positioniert. Ja. Siri ist mit an Bord, mit allem, was Siri kann oder auch nicht kann. Ja. Und das bedeutet, dass man hier genau das so macht wieder, wie es eben auch erfolgsversprechend ist. Man hat eben im Musikbereich Erfolg, dann macht man eben so ein HomePod und sagt, das ist das ultimative Teil, Lautsprecherteil für daheim, für Musik zu hören. Die Soundqualität nach ersten Tests sollen auch tatsächlich ganz gut sein, ja. Aber wisst ihr, da fangen dann wieder die Fanboy Denkrädchen an zu rattern, ja, und dann wird auf einmal aus einem kleinen guten Lautsprecher ein super Hi-Fi, High-End, Audiophil, Wahnsinns-Traumteil. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ja, denn die Größe des Lautsprechers bestimmt auch den Resonanzraum. Ich habe auch gesagt in der Regelswunsch, man kann die Physik nicht überlisten, man kann den Klang besser machen, aber besser machen als normal, aber ohne Resonanzraum ist gleich kein voller Klang. Punkt, aus, Ende. Und da kann man machen, was man will. So. Und mal ganz abgesehen davon, was da sonst so verarbeitet ist, da werden dann sich so Sachen zusammenfantasiert, ja, dass da ja der AD-Wandler viel besser wäre als in allen anderen Produkten, ja, auch wenn die Produkte zigtausend Euro kosten würden, ne, ist egal. Ne? Denn es gibt da bei der Konkurrenz ein ganz einfaches Mittel, also bei Google Home nicht, aber bei dem Echo Dot beispielsweise, da kann man auch eine 10.000 Dollar oder Euro Stereoanlage anschließen, ja, und da hat man einen richtigen Sound. Und da hilft auch nicht mehr irgendwie damit zu kommen mit den Wandlern oder irgendwas, ja. Ich weiß nicht, ob den Leuten nicht bewusst ist, was eine gute Anlage aus einer selbst mittelmäßigen Quelle noch machen kann, ja. Von daher stellt sich das auch nicht die Frage. Das war übrigens auch nicht Apple, die gesagt haben, dass es der beste Lautsprecher der Welt ist, sondern das sind die Fanboys, die das wieder mal sich zusammenträumen, ja, und den Preis von 349 US-Dollar, ja, dann eben rechtfertigen wollen. Aber der Preis spielt auch da nur eine untergeordnete Rolle. Das war ja eigentlich auch klar, wenn Apple sowas rausbringt. Ne? Die Frage wird hier sein, wo wird wann das Teil kommen? Google und Amazon haben noch so ein bisschen Luft bis Dezember. Ja, dann wird das Teil erscheinen und zwar sofort in Australien, in Großbritannien und den USA. Ja, spätere andere Länder wie dann eben Deutschland werden dann dir wieder folgen, ganz klar. Aber man bringt es gleich in drei Ländern gleichzeitig raus, was ja Google Home auch nicht geschafft hat. Da war es ja auch zuerst USA, dann lange nichts und dann erst England. Ja. Und wie gesagt, das ist eigentlich noch nicht ganz so optimal gelaufen bisher. Aber so ganz frei von der Leber weg können sie halt jetzt nicht mehr agieren wie vor dieser Ankündigung, weil jetzt werden viele Leute warten, bis der HomePod kommt. Das ist relativ sicher. Und die Frage ist jetzt nur, wie viel von der tatsächlichen Kundschaft, man, die Apple-Fanboys werden sowieso diesen HomePod kaufen und kein Google Home und kein Alexa, das ist klar. Jetzt wird es nur die Frage sein, wie viel von der normalen Kundschaft wird jetzt noch warten auf den HomePod, auf den neuen Scheiß, ja, was ich immer wieder gesagt habe, es ist zum Heulen, ja, aber Google Home, ich weiß nicht, die positionieren sich da wieder mal, ich weiß nicht, wo, ja, gar nichts, die machen Werbung mit schwulen Pärchen, ja, und so weiter und wollen da, was weiß ich, irgendeinen Lifestyle drauf machen, die Rainbow Flag und was weiß ich, ja, ist ja schön, wunderbar, wenn die das auch dann akzeptieren, die Community ist ganz toll, ja, aber Apple hat das nicht nötig, ja, Apple hat das nicht nötig, auch der Chef von Apple, der CEO Tim Cook, dann tatsächlich schwul ist, das hat er auch öffentlich bekannt, ja. Dann hat er aber anscheinend doch nicht jetzt unbedingt die den Drang, alles nur noch in diese Ecke zu schieben. Und genau das ist das, was Apple richtig macht. Die sagen, hier, das ist ein Musiklautsprecher. Das ist das Teil. Das ist der neue Scheiß für Musik zu hören in eurem Wohnzimmer. Oder überhaupt in eurer Wohnung. Und das kommt an, ja. Da braucht man, das ist eben der Unterschied, ja. Und Google macht da zwar baut dann eben so eine schöne Familie auf, ja, mit gleichgeschlechtlicher Ehe und so, das ist toll, wunderbar, da habe ich nichts dagegen, aber wie gesagt, das Problem ist halt eben, dass es, wen spricht es denn an, die 5%, wo dann da in dieser Community aktiv sind, ja, und Apple spricht dann die 95% an, die Musik mögen. Versteht ihr? Also das ist einfach großer Mist und da muss ich echt Google jetzt da zusammenreißen, damit sie da nicht ganz, ganz schnell den Anschluss verlieren. Ich meine, ob die überhaupt noch Alexa einholen können, ist ja noch die andere Frage. Jetzt kommt auch noch Apple. Und ich habe immer noch keinen Google Home. Cool, ne? So sieht's aus. Naja, warten wir mal ab. Das darf allerdings Google nicht sagen, warten wir mal ab, sonst ist es nämlich vorbei. Ja. Ich sag mal ein paar technische Details vielleicht zum HomePod, auch wenn es eigentlich gar nichts beim Android-Podcast zu suchen hat, aber ich denke, man sollte schon mal realisieren, mit was es jetzt Google zu tun bekommt. Ja. Das Teil ist keine Magie, es wird allerdings zur Magie bei den Apple-Fanboys und das ist ein großes Problem, nur das Problem kann auch Google nicht lösen, selbst wenn es das beste Gerät der Welt, das jemals in dem Bereich rausgekommen ist, auf den Markt bringen würden, können sie trotzdem nichts machen dagegen gegen die Fanboys. Ja. Wichtig ist aber die tatsächlichen technischen Daten, dass da Google eben nicht so ja, blöd aussieht. Ja. Ein A8-Chip ist drin, damit sind sie technisch also sogar noch unter dem Google Home, wenn ich das richtig weiß. Ja. Bei der Soundqualität, das ist natürlich klar, da braucht man nicht drüber zu sprechen. Also da sind sich alle einig, die in Google Home gehört haben und hier schon die Chance hatten, auf der WWDC eben diesen HomePod zu hören. Der ist klanglich besser. Ja. Die Frage ist nur, ob das notwendig ist für die Generation MP3. Ja, also ich selbst würde mich mit der Soundqualität eines Google Home also ohne Probleme zufrieden geben, zumal ich immer noch die Möglichkeit habe, aus dem Google-Universum mit zum Beispiel mit dem Chromecast dann eben auch an eine High-End-Anlage zu streamen. Ja. Die ich übrigens nicht habe, ja, weil ich das eigentlich nicht notwendig empfinde. Aber es wäre möglich und die Soundqualität des Chromecast ist über alle Zweifel erhaben. Dann können sich die Fanboys auf den Kopf stellen, das ist wurscht. Ja. Dann geht man mit dem Digitalkabel raus an die Stereoanlage oder an den Digital Audio Receiver und dann hat man das und dann können die noch sich solche idiotischen Sachen ausdenken, wie zum Beispiel, dass das Digital-Output-Modul besser wäre. Ja, genau. Mhm. Und also 6 Microphone Array, das ist etwas, wo ich noch Bedenken habe, ob da nicht die Erkennung der Stimme bei Musik auch tatsächlich besser ist beim HomePod. Vielleicht hätte da Google Home, Google vielleicht nicht sollen zu viel an diesen Mikrofonen einsparen, auch wenn die mit Software da mit ihrer KI so viel wettmachen können. Das interessiert mich eigentlich gar nicht und ich weiß und ich glaube, wenn man 6 Hardware-Lautsprecher hätte und diese KI zum Einsatz bringen würde, um eben die Stimmen zu filtern, wäre das noch wesentlich besser, als wenn man, ich glaube, 2 Mikrofone einsetzt und eben diese Software. Ganz klar. Und auch Amazon hat es ja gemacht, hat einen Haufen Mikrofone reingepackt, so damit die Stimme auch gut erkannt werden kann. Ja, Siri ist wie gesagt mit drin. Und ja, wenn zwei von diesen HomePods da sind, wird es erkannt, ja, und wird dann automatisch eingerichtet. Auch das könnte ein Riesenvorteil sein. Ne? Und da denke ich, wird vielleicht noch was ein Pluspunkt sein, eine einfache Einrichtung. Mhm. Ja, genau. Man hat zwar weniger Möglichkeiten, aber es geht einfacher. Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Argument bei der Masse. Und ich kann es euch auch gleich sagen, Google Home wird nur dann sich auf längere Zeit durchsetzen, wenn die Masse zuschlägt. Ja. Google macht es nicht für 20.000 Menschen oder sowas oder auch nicht für 2 Millionen Menschen, sondern die wollen das für 2 Milliarden Menschen machen. Ja. Und wenn sie dann nicht gleich ein paar hundert Millionen kriegen, dann war es das mit dem Teil. Ja, das ist ganz klar. Und ob das Apple kriegen wird, das bezweifle ich, aber Apple hat es da vielleicht gar nicht geplant für diese Größenordnung, eben weil die gleich von Anfang an gesagt haben, das ist für die Musik und damit ist das schon mal eingeschränkt. Wenn es dann noch weitere gibt, die eben das Teil mit Siri nutzen wollen für alle möglichen Sachen, ja, das ist klar, dann werden noch mehr Leute das eben nutzen. Aber hier, wenn man das Ganze durchliest, ist es eigentlich nur gemünzt auf Musik, ja. So am Rande sozusagen, ja, man kann alle Siri-Funktionen nutzen, aber das ist nur am Rande. Und das ist eben eine Riesengeschichte. Ja, irgendwas muss man immer haben. Eine Vorstellung, die zieht, muss man immer haben. Ja, und das sehe ich halt jetzt momentan noch nichts bei Google, bei Amazon schon eher mit seiner Werbung. Ja, da braucht man wenigstens nicht wegzugucken und denken so, oh Gott, ach, ist das peinlich, dieses Anbietern, immer wieder diese 5%, das ist einfach, bringt nichts. Ja? Man kann es ja einfach mal laufen lassen. Meine Güte. Ja, ich komme jetzt mal zu den News. Das OnePlus 5 soll am 20. Juni erscheinen und der Verkauf soll auch sofort starten. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste News für diese Woche. Ihr könnt diese Sachen live verfolgen um 11 Uhr morgens, ja, am 21. Juni. Ja, da ist es bei unserer Zeit, nach unserer Zeit dann eben aktiv. Das ist eben in New York 7 Uhr abends, 20. Juni, ja, weil die hängen ja ein bisschen hinten dran, ne? Wir leben in der Zukunft, ne? Japan lebt dann in der echten Zukunft, ne? Ja, so ist es halt, ne? So ein bisschen kann man sich wenigstens noch das schön reden, aber okay. Ja, so ist es. Und dort wird dann eben das OnePlus 5 vorgestellt. Nicht, dass man noch große jetzt Überraschungen erwartet. Es ist ja eigentlich alles schon geleakt worden. Aber vielleicht gibt es noch so ein paar kleine Anmerkungen dazu. Ja, vor allem den Preis betreffend. Da gibt es ganz große Schwankungen bei den Aussagen. Da heißt es auch auf einmal, dass das OnePlus 5 das teuerste OnePlus-Telefon wird aller Zeiten. Ja. Und knapp $600, das wäre schon ziemlich heftig für ein OnePlus-Phone. Da sind doch die Käufer eher anderes gewohnt, nämlich dass man immer billige Modelle kriegt, ja, auch wenn die technisch gut ausgestattet sind. Das ist natürlich technisch sehr gut ausgestattet, das OnePlus 5. Da natürlich alle Preise aller Flaggschiff-Geräte der anderen Anbietern, sei es jetzt von Google, von Samsung, von HTC und so weiter, drastisch nach oben gegangen sind und eigentlich das Essential Phone von Andy Rubin eigentlich das einzige ist, was noch so einigermaßen erträglich ist als Flaggschiff mit diesen Ausstattungen, nämlich 699, denke ich, ist, wenn das für 599 rauskäme, wäre das ja schon mal gar nicht schlecht. Ja, also dann wäre das ja immer noch recht günstig. Und das ist eben dieses Problem, ja, das man eben jetzt hat. Es wäre das billigste Gerät mit dieser Ausstattung, aber es ist einfach immer noch teuer im Vergleich zu dem, was die Geräte vorher geboten haben, ja, mit diesen Sachen da, was war es, das OnePlus 3, 439 OnePlus, nein, 439 war das OnePlus 3T sogar und das 399 war das fürs OnePlus 3, das waren Preise, das hat einem umgehauen, ja, und wenn da jetzt, sag ich mal, $499 wären, wäre es zwar immer noch das teuerste aller Zeiten, aber es wäre schon ein sehr, sehr guter Preis. 599 wäre auch noch immer gut. Ja. Deswegen, also ich weiß nicht, es ist schon lange her, seit das letzte Mal im Elektronikbereich eine ganze Sparte von Preisen dermaßen erhöht wurde. Normalerweise bin ich gewohnt, dass im Technikbereich alles billiger wird. Ja, immer billiger wird. Trotz besseren technischen Daten wird es billiger. Hier wird es mittlerweile schon bei, sagen wir mal, Vorjahresdaten, ja, teurer. Also bedenklich, meiner Meinung nach, und möglicherweise auch schädlich für die Verbreitung von neueren Smartphones, ja, wo auch eben dann eine ganze Industrie darauf angewiesen ist, dass die Leute auch aktuelle Smartphones haben, nicht die Billigheimer von vor 4 Jahren oder so oder 3 Jahren, weil da kann keine Software mehr entwickelt werden, die sowohl bei den neuen Geräten als auch bei den alten zufriedenstellend läuft. Ja, so sieht's aus. Also das ist schon, könnte schon eine Bremse werden für die gesamte technische Entwicklung auf dem Sektor. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt sind wir erstmal bei dieser Anhebung des Preises und naja, gucken wir mal, wie OnePlus 5, OnePlus eben das dann mitmacht oder eben nicht mitmacht. 360-Grad-Videos vom Essential. Eben habe ich ja schon mal das Essential erwähnt. Da gibt's ja diese ganz tolle 360-Grad-Kamera und da könnt ihr das sehen. Die Aufnahmen sind recht gut, würde ich sagen, für eine 360-Grad-Kamera. Ich weiß nicht, ob die Leute, manche Leute wollen da wohl irgendwie so klare und hochwertige Fotos haben wie bei einer normalen Kamera. Das wird's nicht geben, ja. Jedenfalls nicht im Preisbereich von unter 500 Euro. Muss man eher noch mehr investieren. Ne? Für 199 ist das Beste, was es auf dem Markt gibt. Ja? Und auch für ein bisschen mehr Geld ist es noch das Beste, was es gibt. Vor allem auch sehr, sehr einfach. Man klickt das Teil an und dann hat man eine 360-Grad-Kamera am Handy. Einfacher geht's nicht mehr. Ich weiß nicht, es gab, wer den Spruch losgelassen hat, aber es gibt einen Spruch, der heißt, die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Ja, und wenn man sich so manche 360-Grad-Kameras anguckt, da brauchen wir dann ein Stativ, die muss man da aufbauen, und dann kriegt man Bilder, die auch nicht so extrem viel besser sind als diese hier, man nimmt sie dann einfach nicht mit oder kann sie auch nicht einfach so mitnehmen, man kann auch nicht irgendwo immer das Stativ aufbauen, ja. Sondern das Teil, das klickt man an, hält das Smartphone einfach in der Hand und dann zeichnet man auf, fertig. Ja, irre. Wahnsinn. Ohne dass man sich dreht und so weiter. Übrigens machen noch viele den Fehler, dass die das Smartphone drehen. Stillhalten. Einfach ruhig halten. Ja, weil es wird alles aufgenommen. Von jeder Perspektive. Einfach nur ruhig halten. Nirgends draufhalten die Kamera, sondern einfach nur ruhig halten. Auch wenn man was Interessantes sieht. Nicht automatisch drehen. Ja, diesen Fehler machen viele bei der 360-Grad-Aufnahme, was natürlich dazu führt, dass die Bilder auch noch unschärfer werden, weil durch die Bewegung, ja, gibt es ja diese Bewegungsunschärfe. Und wenn man ständig sich bewegt, dann werden halt auch rundherum in diesen 360 Grad alle Ansichten eben etwas unschärfer. einfach nur ruhig halten. Keiner kriegt das so richtig hin, deswegen gibt es offenbar auch hin und wieder da Beschwerden, von wegen, oh, die Qualität ist so übel. Ja, stimmt überhaupt nicht, die Qualität ist super fantastisch, wenn man bedenkt, dass es eben eine 360-Grad- Kamera ist. Ja? Und da hat eben Essential jetzt, oder nicht Essential, sondern einige Leute haben eben das Essential schon ausprobieren können und die haben jetzt so Demo-Videos veröffentlicht, könnt ihr euch mal angucken. Denkt mal dran, was ich gesagt habe, guckt euch mal die Stellen an, wo eben zum Beispiel jemand das Telefon ruhig hält. Ja, einfach nur ruhig hält. Könnt ihr auch das Video pausieren, ja, auf YouTube und dann in der Pausefunktion, ja, dann euch hier rumdrehen und 360 Grad gucken, da könnt ihr auch sehen, so in etwa, wo diese Übergangslinien sind, ja, oder beziehungsweise eben, die sieht man kaum, ja, ganz, ganz leicht nur, kann man das sehen, und deswegen ist es halt auch sehr gut gemacht, ja. Man kann auch sogar noch bei einigen Videos noch reinzoomen, wenn ihr also hier die entsprechende Auflösung nutzt, könnt ihr sogar noch reinzoomen bei den Videos. Ja. Müsst ihr nur Fullscreen machen und dann könnt ihr eben zoomen. Also, wie gesagt, es ist nicht so knallscharf natürlich wie eine normale Kamera, aber ihr könnt doch sehen, dass es wirklich eine gute 360-Grad-Kamera ist, wenn ihr das mal mit anderen vergleicht. Gut, eigentlich in dem Preisbereich gibt es ja eigentlich sonst keine. Vor allem nicht in diesem, mit dieser einfachen Anwendung. Unglaublich. Gut, es gibt noch Gerüchte über Pixel 2 technische Daten. Ja? Also das Pixel 2 ist ja immer ja, präsent, keine Ahnung wieso, frühestens im September oder vielleicht erst Anfang nächsten Jahres wird man was davon hören, ne? Das Google Pixel XL 2, ich weiß nicht, ob das, sind das eigentlich Gerüchte, die Diskussion, werden die eigentlich von Apple-Fans hochgehalten oder so, damit die Leute verunsichert werden, damit die keine, also Pixel 1 mehr kaufen oder so, ich weiß nicht, aber kommt mir jetzt manchmal so vor. Jedenfalls soll das ein 5,6 Zoll Display haben, was nicht dem entspricht, was ich vor kurzem schon mal gehört habe. Da war es nämlich ein 5,7 Zoll Display. Und das scheint mir auch logisch an meinem 5,7 Zoll Display. 4 GB RAM dürfte ja fast klar sein, wobei ich mir beim Pixel XL 2 vielleicht doch 6 GB gewünscht hätte und keine 4 GB. Das sind wir schon wieder ja, sagen wir mal ein Jahr später. Ich denke nicht, dass da 4 GB noch okay sind für so ein High-End-Gerät. Snapdragon 835, ja. Und die Auflösung 2560x1312. Wie gesagt, das sind offenbar Sachen, die vom Benchmark kommen. Ich würde da gerade mit dieser Zollzahl da jetzt nicht unbedingt das für bare Münze nehmen, weil da können es Unterschiede geben, weil diese Benchmark-Programme ja noch nicht dafür ausgelegt sind. Ja, also die Screen Size kann nicht unbedingt errechnet werden durch das Benchmark-Programm. Ja. Dann 128 GB sollen ebenfalls wieder verfügbar sein. Eigentlich alles, was man da sieht bei diesem GFX Bench Ding, wäre eigentlich ziemlich unspektakulär, weil es eigentlich dieses Jahr Technologie beinhalten würde. Ja. Warum man dann überhaupt so ein Google Pixel XL 2 dann rausbringen sollte mit den technischen Daten, die jetzt jedes Gerät hat, ja, nächstes Jahr, verstehe ich nicht ganz. Selbst für Ende des Jahres wäre das meiner Meinung nach nicht Google Pixel-like, weil das dann nur noch ja, normal wäre und nichts Außergewöhnliches mehr. Auch die Adreno Qualcomm 540, das ist, Entschuldigung, die hat man schon seit geraumer Zeit in den Geräten verbaut. Jetzt ist jetzt mal gut, das kann ja nicht sein. Ne? Genau wie die 4 GB und eben die 128 GB Storage. Gut, beim 128 GB Storage weiß ich nicht, ob man Ende des Jahres da schon was unternehmen müsste. Vielleicht Anfang des nächsten Jahres wären 256 nicht schlecht. Ja, aber das wäre jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Grund. Eher dann die GPU, der Screen, beziehungsweise dann der Hauptspeicher, was mich da ein bisschen stutzig macht. Gut, wir werden noch mehr Gerüchte hören vom Google Pixel 2, denke ich. Aber im Moment auch bei diesen Rumors mit diesen Daten würde eigentlich überhaupt nichts dagegen sprechen, jetzt noch ein Pixel XL zu kaufen, ja, weil diese Daten überhaupt nicht eindrucksvoll sind. Und mal ganz davon abgesehen, Pixel XL wird sich eventuell nicht groß unterscheiden vom Pixel XL 2. Bestätigt übrigens, Android O ist Version 8.0. Ja, es ist zwar immer noch nicht offiziell Oreo, ja, und ich behaupte weiterhin, es wird Oreo sein, sonst wäre das der dümmste Marketing, das dümmste Marketingversäumnis der Geschichte von Android und von der Firma, die Oreo produziert. Ja. Das muss einfach passieren, sowas, also eine Zusammenarbeit. Ja. Deswegen sage ich auch hin und wieder mal Android Oreo. Damit wäre es auch ein veganes, eine vegane Süßigkeit. Oreo ist seit einiger Zeit vegan, seit über anderthalb Jahren leider, was sich auch bei dem Kalorienbedarf oder Kalorienzufuhr bei mir bemerkbar gemacht hat. egal, aber auf jeden Fall, was man jetzt recht sicher weiß, ist, dass es Android O, wie auch immer, Version 8.0 sein wird. Und das bedeutet, dass auch richtige Unterschiede erwartet werden im Endprodukt sozusagen von diesem OS. Ich finde, alles, was bisher rauskam an Informationen, wenn man das alles überblickt, wäre es schon gerechtfertigt mit diesem Versionssprung 8.0. Ja. Manche haben spekuliert, gut, so viele Änderungen sind dann nicht 7.5, aber ich finde, es gibt doch sehr, sehr, sehr, sehr viele Änderungen, vor allem unter der Haube. Man darf ja nicht immer das Design sehen. Im Design ändert sich tatsächlich nicht so viel, aber das ist auch gar nicht mehr erforderlich, im Moment jedenfalls nicht. Ja. Und es gibt doch schon so viele Funktionen, die das gesamte Phone beeinflussen, wie zum Beispiel die Picture-in-Picture-Funktion. Ja, dass man durchaus einen Sprung auf 8.0 machen kann. Das wird schon ein ganz, ganz neues Android OS sein. Ja, vor allem eben intern die APIs, da bleibt ja kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, für die Endbenutzer eben auch viele Funktionen, die dazugekommen sind. Nur optisch eben wird es nicht so spektakulär anders sein. Ja. Und deswegen denke ich, ist aber der Versionssprung auf 8.0 durchaus gerechtfertigt, weil es da immer heißt, na, das wird keine Rechtfertigung geben, was bis jetzt an Änderungen gibt. Das sehe ich ganz, ganz anders. Ja. Und nun ja, da müssen wir mal gucken. Ja, Google und ein Chrome-Tablet, das wäre doch mal was. Und es wäre überfällig, meiner Meinung nach. Jetzt, wenn man mal guckt, was die Konkurrenz so rausbringt, Microsoft mit dem Surface, ja, jetzt versuchen die auch im Chromebook ein bisschen so das Wasser abzugraben, ja. Und wenn man das mal jetzt sieht, dann wäre doch ein Chrome OS Tablet nicht schlecht. Ich weiß, Google will sich da offenbar eher auf Android fixieren bei den Tablets, ja, aber trotzdem wäre so ein Arbeitsgerät auf Chromebook, also auf Chrome OS Basis doch gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja. Also, da würde ich mich schon freuen. Ja. Und ich denke, dass gerade für die Businesskunden das interessant wäre. Wie gesagt, Microsoft hat mit diesen Surface-Produkten jetzt trotz allem, dass sie am Anfang sehr, sehr schleppend laufen, jetzt aber den Markt, also wenn ich mal da angucke, Elektronikmärkten und so, da ist alles voll Surface-Geräte. Ja. Wohin man guckt, Surface, hier Surface da, auch mit der Tastatur, die da angeklickt werden kann. Und man hat eben ein Arbeitspad sozusagen, wo man auch was draufschreiben kann und so, ja, mit einem Stift etc. Das hat man dann eben zur Verfügung. Und ich finde, man sollte das nicht unterschätzen, ja. Auch wenn die Marktanteile von Surface eben durch das Windows 10, durch die nicht vorhandene Akzeptanz des Windows 10 und den fehlenden Apps und so weiter, etwas eingeschränkt ist, ja, sollte man das nicht unterschätzen. Und ich denke, da warten viele Leute drauf, bis Google auch tatsächlich so ein Chrome OS Tablet bringt. Ich selbst fände das eigentlich gar nicht so schlecht auch. Aber ich hätte immer nur eine Voraussetzung bei diesen Tablets, die Tastatur, die es da unweigerlich dazu geben muss bei so einem Arbeitstablet, ja. Das muss so eine Tastatur sein wie an dem wie hat es nochmal geheißen, dieses Zenbook oder sowas, keine Ahnung, ja, Zenbook glaube ich, diese Halo-Tastatur, ja, das muss es sein, meiner Meinung nach, ja. Also ich will eine flache, glatte Tastatur haben mit Sensorfunktion, die auch noch anderweitig benutzbar ist, zum Beispiel als Eingabepad oder als Zeichen Pad, ja, kann das genutzt werden, und nicht nur einfach nur als Tastatur. Bei Bedarf ist es eine Tastatur, bei Bedarf ist es ein Zeichenpad und. Finde, das ist äußerst gut. Also das ist meine Voraussetzung für so ein, ja, Chrome-Pad. Ich habe übrigens auch jetzt mal ein 8-Port-Ladegerät aufgeschraubt. Ja, das hat eigentlich keinen Name. Ja, das wird unter verschiedenen Namen verkauft. Aber wenn ihr das seht, die Form im Video, seht ihr das jetzt gerade laufen auf YouTube, dann werdet ihr gleich merken, ja, dass das von eben von verschiedenen gekauft wurde. Ich habe das Problem gehabt, dass das Display mir ein bisschen zu hell war, und da habe ich das Teil aufgeschraubt und bei der Gelegenheit auch gleich mal reingeguckt, wie das verarbeitet ist, weil es ja manchmal bei den USB-Geräten, ja, so ein paar Schwierigkeiten gibt, bei den ganz billigen, ne, aus verschiedenen Ländern, aber kommen ja irgendwie alle aus verschiedenen Ländern. Es ist gut aufgebaut, es ist sicher aufgebaut, es sind keine Kontakte, die jetzt irgendwo in der Nähe von den 220 Volt Anschlusskontakten liegen, die zum USB führen und so weiter. Es ist alles schön getrennt, man hat viel Platz auf der Vitrine, auf der Platine gelassen, ja. Es ist alles schön aufgebaut, ja. Die Teile sind gut eingelötet, wie man das sieht auf dem Video. Also ich meine, es wird jetzt nicht das beste verarbeitete Produkt der Geschichte der Elektronik sein, ja, aber es ist zumindest sicher aufgebaut, so dass man das auch benutzen kann. Ja, und das Screen war eben so hell, dass ich das unbedingt ändern musste, und habe dann dieses Flachbandkabel, dieses weiße, abgemacht, einfach aus von der Platine gelöst. Und man kann es wieder dran machen, das ist also so ein Steckkontakt, ja, kein Problem. Und habe das dann, das Flachbandkabel ein bisschen nach hinten gebogen, fixiert mit einem Klebestreifen, also mit Klebeband. Das ist wichtig, damit dieses Band nicht vorne an die 220 Volt Anschlüsse kommt, sonst haut es euch das Display um die Ohren, ja. Damit ist das Display komplett aus. Das braucht man eh nicht. Da drin wird nur Mumpitz angezeigt. Es wird einfach nur angezeigt, dass dieser Port lädt. Aber diese Anzeige, Ladezustand, ist absolut uninteressant. Da funktioniert nicht. Ja. Leider ist, sobald ein Gerät angeschlossen ist, das Licht dauerhaft so extrem hell, das komplette Zimmer wird hell gemacht. Und das geht einfach nicht. Ja. Entweder hätte ich das Ding gar nicht mehr benutzt, ja, oder eben, dass es nicht mehr leuchtet. Die Leuchtdioden selbst konnte man nicht rauslöten, das war zu blöd verarbeitet und geklebt. das Display. Deswegen habe ich einfach das Kabel abgemacht. Das kann man bei Bedarf dann wieder reinstecken, wenn man das unbedingt will. Ja. Sicherlich hätte ich es vielleicht noch ein bisschen eleganter machen können. Vielleicht nehme ich mir irgendwann noch Zeit und mache einen kleinen Schalter an die plus 5 Volt Leitung, ja, und mache einfach nur einen Ausschalter neben ans Gerät, wo ich dann einen ausschalten kann, das Display, ja, das ist eigentlich kein großes Thema, aber im Moment habe ich es einfach nur abgemacht, ja, ich bin ein bisschen faul. Ja, Gerät gut verarbeitet, die 8 Ports, übrigens die versprochenen 2,1 Ampere werden nicht erreicht auf dem Port, auch nicht auf den zwei oberen. Dann sind eigentlich alle Ports bis auf die letzten zwei mit 0,5 Ampere eigentlich alle gleich von der Ladung, von der Ladeleistung her. Da habe ich keinen Unterschied gemerkt. Ich habe das durchgemessen. Von daher, naja, nur eingeschränkt zu empfehlen. Dafür gibt es schon für 16, 17 Euro habe ich es gekauft. Da kann man halt nicht meckern. Mehr würde ich dafür allerdings nicht ausgeben, denn für 30 Euro gibt es schon welche, die auch die Leistung rüberbringen. Ne? Und naja, gut. Damit komme ich jetzt zur Community. Die Länge der Sendungen war ein Thema. Diesmal bei der Community. Der Alexander hat da geschrieben, als Reaktion auf den Kommentar von Ferdl von letzter Woche bezüglich der Länge der Netcasts. Ich höre den Netcast etwas seit Folge 40 und habe mich dabei fast immer gut unterhalten und informiert gefühlt. Für mich gilt dabei, je länger, desto besser. Ich kann den Wunsch nach kürzeren Episoden überhaupt nicht nachvollziehen. Man muss ja, sich ja nicht am Stück anhören. Ich höre sie zum Beispiel fast immer beim Laufen und wenn die Folge nach 60 Minuten Laufen noch nicht vorbei ist, freue ich mich beim nächsten Mal noch etwas übrig zu haben. Also aus meiner Sicht darf der Uncast auch gerne 2 Stunden und mehr dauern, vorausgesetzt natürlich, es gibt genug zu berichten. Das gleiche gilt für die Rios Wochensicht. Trio, wenn du nicht so viel Zeit in die Netcast stecken willst, verstehst du das natürlich. Ich möchte aber hier trotzdem aus Hörersicht die andere Seite vertreten, die lange folgen mag. Ich hoffe mal, ich bin dabei nicht der einzige Vertreter. Also zunächst mal vom Zeitaufwand her, ob ich jetzt eine Stunde länger quatsche oder nicht, das spielt eigentlich hier kaum eine Rolle. Die allermeiste Zeit wird mit dem Codieren verbracht, mit dem Abspeichern, mit dem Konvertieren in verschiedenen Formaten, ja, mit dem Hochladen, mit den Einträgen und so weiter und so weiter. Das ist die Hauptarbeit. Ich kann durchaus verstehen, dass professionelle Podcast-Redaktionen, Netcast-Redaktionen da auch Leute haben, die das machen und der Netcaster eigentlich nur labert, ja, und das Schneiden und alles Mögliche, das übernimmt dann jemand anders. Das fände ich auch ganz gut, ja, das geht nur nicht bei mir. weil das hat also wirklich einen Löwenanteil von der Zeit, ne? Also daran liegt's nicht. Nein, es liegt einfach daran, weil ich auch aus eigener Erfahrung und da bist du wirklich einer von den ganz wenigen, das kann ich dir versichern, die so extrem lange Folgen überhaupt mögen. Ja? Aus dem einfachen Grund, ist es halt so, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den meisten Leuten recht gering ist, ja, und wenn man sich über ein Thema informieren will oder überhaupt über zum Beispiel über die Neuigkeiten der Woche über informieren will, kompakt zusammengefasst, dann möchte man da nicht so viel haben. Ja, dieses Erzählen drumherum, da habe ich auch noch genug Zeit in einer Stunde, weil also die Neuigkeiten und die Themen könnte ich normalerweise auch locker in einer halben Stunde zusammenfassen, ja, und da nehme ich mir schon Zeit und gebe da auch immer wieder meinen eigenen Senf dazu, wie ihr ja wisst, mehr oder minder erfreut wisst, ja. Und man muss noch sich überlegen, dass am Anfang war auch noch der Mo dabei, so hat man eine Diskussion statt einen Monolog, das ist dann auch noch etwas interessanter, finde ich, ja. Und ich sehe es aber auch an mir selbst, also es gibt einen Grund, warum sogar so zur Sendung wie der Computer Club 2, ja, sich aufsplitten und sogar Sendungsteile rausnehmen und separat auf YouTube veröffentlichen, weil die Leute nämlich das nicht gewohnt sind im Internet mehr, so lange Sendungen am Stück zu hören. Wie gesagt, es mag bei den Netcasts noch ein bisschen anders sein, Ja, also bei Folgen, die man audiomäßig hört, allerdings sage ich es da auch ganz klipp und klar, so eine Stunde, eineinhalb ist das Maximum. Ja, wenn ich mir da anhöre, so Sendungen, die noch weitergehen, also normalerweise hört es selbst bei mir nach einer Stunde, 15 Minuten meine Aufmerksamkeitsspanne auf, ja, da geht nichts mehr, weil es einfach dann langweilig wird. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, finde ich super, ja. Aber ich werde natürlich gucken, dass ich das in einer Stunde hinkriege. Das ist auch normalerweise kein großes Thema. Man muss ja nicht unbedingt nur Krams reden, sondern man kann ja auch ein bisschen so beim Thema bleiben und dann sollte das normalerweise kein Problem sein. Wenn es mal was zu berichten gibt, das schlimmer ist, also dass das mehr Zeit erfordert, werde ich das machen, ohne Probleme, kein Thema. Aber dann ist auch die Gefahr nicht so groß, dass die Leute eben das langweilig finden. Ja, dann gab es noch was, und zwar die Emojis bei WhatsApp. WhatsApp, schreibt Alexander, macht's richtig. Die haben die Emojis in der App integriert, sodass sie auf jedem Gerät gleich aussehen, egal ob Google, Samsung, HTC oder Apple. Ich finde zwar die Emojis von Samsung auf dem Galaxy S7 schöner, aber wichtiger ist, dass es beim Empfänger genauso aussieht. Ja, richtig. Aber WhatsApp bricht da natürlich auch eben wieder alle Konventionen, ne? Und das ist natürlich auch nicht optimal und ich will trotzdem meine Android-Plops haben und das ist auch ein wichtiger Grund, warum ich zum Beispiel WhatsApp nicht nutze. Ja, ich mag diese furchtbaren Emojis dort nicht, ganz einfach. Ne? Besser wäre es doch, wenn die App-Hersteller so wie bis jetzt auch die Google-Routinen nutzen dafür und der Nutzer selbst kann dann entscheiden, welches Set an Emojis man sieht. Ja, das ist richtig, dass es dann natürlich auch unter Umständen Verwirrungen geben kann, ja, aber der Nutzer kann dann bei den ganzen anderen Apps eben auch entscheiden, was er sieht, so dass, wenn er zum Beispiel jetzt jemand besonders viele Kumpels hat, die eben ein iPhone haben, damit es da keine Missverständnisse gibt, dass der dann eben sich ein iPhone-ähnliches Emoji-Set installiert und dann eben in allen Apps benutzen kann. Ja, das ist doch gut. Und ich krieg dann meine Plops, ja, meine Android-Plops und dann ist ja alles wunderbar. Ne? So soll es eigentlich sein. Ne? Ja, dann gibt's noch wegen Bluetooth-Probleme was. Das ist interessant. Und zwar auch wieder vom Alexander zu Bluetooth. Ich hatte noch nie ein Smartphone, mit dem Bluetooth immer ohne Probleme funktioniert hat. Verbindungsabbrüche hatte ich bereits bei allen Samsung-Geräten, beim HTC Desire und auch beim iPhone. Mit letzterem habe ich sogar die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Monaten musste ich leider 2 Wochen lang ein iPhone 7 als Hauptgerät benutzen. Auf diesem ist die Bluetooth-Verbindung bei mir circa alle 10 Minuten abgebrochen. Meistens reicht es dann, das Headset außen wieder einzuschalten, aber manchmal ging es erst wieder, nachdem ich es neu gekoppelt hatte. Ich habe 2 komplett verschiedene Headsets probiert. Und der Android ist meine Android Wear Uhr nach circa ein Drittel der Zeit nicht verbunden oder ist ein Drittel der Zeit nicht verbunden, obwohl es in Reichweite ist. Also Bluetooth ist wirklich sehr verbesserungsbedürftig. Verbesserungsbedürftig ist es auf jeden Fall, lieber Alexander, da kann man überhaupt nicht drüber diskutieren. Deine Probleme mit dem iPhone wundern mich jetzt ein bisschen. Ich glaube, du hast einfach nicht die Apple iPhone Pads oder Pods da dran, ja? Also Prämisse Nummer 1 oder Regel Nummer 1 ist, wenn du ein Apple-Gerät hast, musst du auch Apple-Hardware und Apple-Zubehör benutzen. Ansonsten kannst du es gleich vergessen. Wenn du das allerdings machst, dann funktioniert das alles wunderbar wie eine 1. Und da würde ich mich doch wirklich so freuen drüber, wenn Google endlich mal einen vernünftigen Kopfhörer anbieten würde, ein vernünftiges Headset und alles. Und das einfach nur, das muss arbeiten am Pixel und zwar 100%. Und alles andere interessiert mich nicht. Ja? So sieht's aus. Ja, und dann hätte man zumindest die Möglichkeit, etwas zu kaufen, was funktioniert. Jetzt ist es einfach nur eine Rätselraterei. Ja, und mit den Autos, da möchte ich gar nicht erst anfangen. die sind alles so gebaut, dass es mit Apple funktioniert, ja, und die Probleme hatten wir nur mit dem Android. Ja, das muss man auch ganz klar sehen. Hm. Natürlich hat das eine auch seine Nachteile. Das ist ja der Grund, warum ich kein iPhone habe, ja, weil ich eben frei sein möchte bei den Sachen, aber ich möchte zumindest eine Produktreihe haben und die darf gern von Google sein, die muss aber 100% garantiert mit einem bestimmten Google-Gerät funktionieren. Basta. Nur das will ich, denn das würde ich kaufen. Ich habe keinen Bock mehr, ja, hier rumzumachen mit Sachen, die hinten und vorne nicht funktionieren. Das Wireless Charging hast du auch noch angesprochen, Alexander, und zwar bei einem Essential Phones. Da schreibst du, fehlt mir leider ein Feature, das ich nicht mehr wissen möchte. Wireless Charging, wenn man sich daran einmal gewöhnt hat, will man es nicht mehr ohne. Schade nur, dass es kaum Geräte gibt, die das unterstützen. Android 10 hat alle aktuellen Mainstream-Geräte aufgelistet. Ja, also ich habe es probiert und ich hatte sofort dieses 3G, dieses 3G, ja, Gefühl daran, ich muss ganz ehrlich sagen, gesehen, gelacht, gegangen, ja. Ich habe das Teil hier noch rumliegen, so diesen QI-Charger, ja. Also es tut mir furchtbar leid, das war nichts für mich. Ich sah den Sinn einfach nicht. Ich habe dort einen Charger rumliegen, da ist ein Kabel angeschlossen, das steckt in der Steckdose, ja. Und jetzt lege ich das Teil auf das Pad mit einem Kabel angeschlossen. Da ist es mir sowas von wurscht, ob ich das Kabel reinstecke oder ob ich das drauflege. Ist wurscht. Ja, das fand ich, der Aufwand ist minimal höher für das, dass man wesentlich schnellere Ladung bekommt, wenn man es ans Kabel anschließt. Ja? Und es eben auch mit jedem Gerät funktioniert. Und ich nicht zusätzlich noch so ein Ladepad rumliegen haben muss, das dann für ein Gerät von allen anderen, die ich habe, funktioniert. Deswegen war das eigentlich für mich nie ein Thema. Interessant wird es eigentlich nur, wenn man so die Tische von Ikea hat, die Nachttische und so weiter, in denen das eingebaut ist, so ein Wireless Charging Teil. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, bringt's nicht viel. Obwohl, ich meine, gut, wenn man es unbedingt will, im Auto vielleicht ist es auch noch interessant, ja, wenn man eine Autohalterung hat mit diesem Wireless Charging, da muss man das nicht nochmal ein Kabel reinstecken, weil da nervt es wirklich, das Kabel im Auto, ja, aber irgendwie muss man das Kabel natürlich auch in die Station machen, wo da muss man es dann immer im Handy rumfummeln. Da wird es auch noch interessant werden, ja. Aber ja, wie du sagst, es gibt eben zu wenig Geräte, also ich guck da halt auch nicht unbedingt drauf, ja, welches Gerät jetzt was hat, ob das Wireless Charging hat oder nicht, weil es da eben doch dann andere Sachen gibt, die mir wichtiger sind. Aber vielleicht haben eben die Essential Phone Entwickler auch so gedacht, die ja, das braucht ja Platz, das braucht Unmengen an Platz, das braucht auch ein entsprechendes Design. Man kann zum Beispiel nicht mal alle Materialien benutzen, vielleicht hat es auch mit dem Titanrahmen da nicht geklappt, ja. Ich meine, die Rückseite ist immer in Keramik, da müsste es eigentlich gehen, aber vielleicht hat der eben irgendwo noch gestört. So einfach geht es nicht. Metallgeräte mit Metallgehäuse gehen ja sowieso nicht. Ja, also die sind kategorisch ausgeschlossen. Das heißt, es muss hinten entweder Plastik sein, Keramik oder Glas. Und ja, das schränkt eben die Designer sehr stark ein, sodass viele das eben nicht machen. Grundsätzlich habe ich nichts gegen die Funktion. Die kann ruhig in jedem Smartphone drin sein, aber ich kann natürlich nachvollziehen, dass es nicht jeder macht, weil es eben so viele Faktoren gibt, die berücksichtigt werden müssen bei sowas. Ja. Dann komme ich mal zur App der Woche. Unglaublich, dass ich diese App noch nicht, dass die noch nicht App der Woche war. Die war allerdings schon mal vorgestellt worden. Und zwar, wann war das? 2014 war es, glaube ich, als die App, die ich in diesem Jahr am meisten benutzt hatte. Und zwar war das die Zeit, in dem ich komplett abgekapselt war von Google und meinen Kalender noch separat auf dem Gerät verwaltet hatte, ohne die Google Cloud. Und die App heißt Shorte Calendar and Organizer. Ich habe allerdings hier geschrieben Calendar and Diary. Da komme ich nämlich gleich noch dazu. Mit der App ist es möglich, vollkommen unabhängig von Google einen lokalen Kalender zu verwalten und vernünftig zu benutzen mit allen Finessen und Sachen, ja. Ganz toll finde ich natürlich als Emoji-Fan, dass man hier solche Icons nutzen kann. Teilweise sehr lustig, teilweise auch recht ernst, ja. Icons nutzen kann, um Kalendereinträge zu markieren. Das heißt, dann braucht man nur auf den Tag zu gucken, man weiß sofort, okay, hier in der Freizeit, hier ist Business, hier ist Party, hier ist das, ja, Wahnsinn. Super gut, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ein Icon auch, und deswegen fand ich diese Funktion immer sehr, sehr gut. Ansonsten ist es allerdings eine ganz normale Kalender-App, sage ich mal, die aber eben durch denn eine riesen Funktionsvielfalt eben sich auszeichnet, ja, und hat eben auch eine Diary-Funktion drin, eine Tagebuch-Funktion, ja. Ich war nämlich auf der Suche eigentlich nach einem Tagebuch, ja, nach einer Tagebuch-App, bin bei vielen gelandet und alle haben irgendwo ein riesen Problem, ja. Auch Jorte hat hier ein großes Problem. Es bietet nämlich ein sogenanntes App, einen sogenannten Passcode an für auswählbare Kalender, ja, oder eben für das Diary. Leider konnte ich nirgends feststellen, ob diese Daten verschlüsselt abgelegt werden oder nicht. Immerhin konnte ich rauskriegen, dass die Datenbank nicht im Klartext einfach so vorliegt, aber die scheint auch nicht verschlüsselt zu sein. Ja? Groß. Deswegen Vorsicht da. Ansonsten allerdings auch, wenn ihr jetzt sagt, gut, ich habe meinen Kalender bei Google, wie ich mittlerweile übrigens auch wieder, ja, ganz klar. Das macht Jorte auch. Man kann nämlich bei der Installation wählen, ob man ein Kalender nur lokal haben will, nur Google haben will oder beides lokal und Google und das dann jeweils auswählen, wo was gespeichert wird. Ja, geht alles wunderbar. Synchronisation funktioniert auch toll. Ich nutze es jetzt einfach als Google Calendar Ersatz sozusagen. Geht. Man kann wirklich vom Design her alles auswählen, was man will. Sogar Hintergrund, das finde ich ganz besonders toll, Hintergrund für seine Sachen. Und das geht. Es ist übrigens eine japanische App, deswegen wundert euch nicht, wenn es strikt funktionsgebunden ist, aber trotzdem an manchen Stellen verspielt wirkt. Ja. Es ist funktionell einfach der Wahnsinn. Es wird regelmäßig geupdatet. Das letzte Update kam im Mai, im 29. Mai 2017. Und das, obwohl die App schon so viele Jahre alt ist. Auch das zeichnet die japanische Software oft aus. Da bleiben die Entwickler, insbesondere wenn die App was kostet, ja, bei ihren Sachen. Die App hier ist kostenlos. Ihr könnt die allermeisten Funktionen von Jorte kostenlos nutzen, ja. Es gibt allerdings verschiedene Premium-Pläne. Also einmal das Premium, wo ihr alle Funktionen habt und alle Icons und alle Hintergründe und so weiter, ja, oder ihr könnt euch dieses sogenannte Buffet nehmen, das kostet dann 1,99 € im Monat, wenn ich das richtig weiß, damit seid ihr dann bei den Premium-Icons mit dabei, aber die Funktionen nicht, ja, oder ihr nehmt die meiner Meinung nach beste Funktion, das ist so diese mittlere. Die heißt dann, ach, ich weiß jetzt schnell mal, Jorte starten hier. Da ist halt alles drin, was man an Funktionen braucht. Ja? Zusätzlich auch das mit dem Passcode ist in dem Preis dann eben mit enthalten. Und damit seid ihr dann für $2,99 im Jahr mit dabei. Es ist zwar ein bisschen ungewöhnlich, dass man jährlich dann zahlen soll für eine App, ja, aber das nennt sich Jorte Plus. Das ist die beste Option meiner Meinung nach. Und da ist dann zusätzlich mit dabei ein, also da kann man die Ads ausschalten, sind übrigens nicht viel Werbung und Werbedinger, also das stört überhaupt nicht. Man kann bis zu 5 Kalender überhaupt nutzen, also vollkommen unabhängig 5 Kalender erstellen, ja. eben dieser Passcode-Log, dieser Secret-Kalender, dann Push-Settings gibt es für die Notification und es gibt 10 GB Storage bei Jorte, in denen in ihrer eigenen Cloud, also unabhängig von Google, wenn man das möchte, und auch auf verschiedene Geräten kann man diesen Plan dann nutzen. Übrigens $3.99 im Jahr. Ja, die Premium-Version kostet dann $2.99 im Monat. Die hat dann alles mit dabei. Ich spare mir jetzt die Aufführung, weil es sind wirklich umfangreiche Funktionen, die hier bei Jorte dann zur Verfügung stehen. Das werdet ihr sehen, selbst schon in der kostenlosen Version. Also, App der Woche, Jorte, Calendar und Organizer, inklusive Diary-Funktion mit allen Grundfunktionen, die ihr für ein Tagebuch braucht. Ja, damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Ja, auf YouTube findet ihr den Channel The Netcast. Dort kann es losgehen. Und die Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte über eine Mehrzahl denken, thenetcast.com, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.